Am Mann, Facebook. Auf Facebook hab ich kein Bock. Am Mann, Facebook. Freundschaftsanfrage, nimm doch an, damit ich schlafe. Ich schick dir Freundschaftsanfrage, nimm doch an, damit ich schlafe. Am Mann, Facebook. Was ist das für eine Welt? Kaputt macht mich Internet. Am Mann, Facebook. Auf Facebook hab ich kein Wort. Am Mann, Facebook hier, Facebook da, wer ist euer Superstar? Am Mann, Facebook, auf Facebook hab ich kein Bock. Am Mann, am Mann.